Bei einer Sache sind sich junge Deutsche und junge Palästinenser sehr ähnlich. Sie haben die gleichen Apps auf dem Smartphone installiert. Auch diese jungen Palästinenser in der Innenstadt von Ramallah verbringen viel Zeit in den sozialen Netzwerken. Instagram, WhatsApp, WhatsApp, Instagram, Snapchat. Es gibt aber einen gewaltigen Unterschied zu deutschen Smartphone-Nutzern. Palästinenser sind viel vorsichtiger. Wenn du im Netz etwas gegen die palästinensische Autonomiebehörde sagst, naja, dann ziehen sie dir die Ohren lang. Oder die Kritiker kommen gleich in Haft. Zuletzt traf es den Aktivisten Issa Amro aus Hebron. Amro kritisierte auf Facebook die Festnahme eines Journalisten durch palästinensische Sicherheitskräfte und wurde daraufhin ebenfalls festgenommen. Ahmad Wake hat sich diesen Fall ganz genau angeschaut. Er ist der Direktor der unabhängigen palästinensischen Kommission für Menschenrechte. Wir beobachten in letzter Zeit, dass die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit eingeschränkt werden. Das hängt auch mit dem Konflikt zwischen den Parteien im Westjordanland und im Gazastreifen zusammen. Die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland fühlt sich bedroht. Sie befürchtet eine Verschwörung gegen Präsident Abbas. Also hat sie reagiert. Sie hat extrem reagiert. Ende Juni unterschrieb der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas ein Gesetz gegen die Kriminalität im Internet. Es soll die Palästinenser zum Beispiel vor Hackern schützen. Doch im Gesetz finden sich auch andere Passagen. Dieses Gesetz macht es der Regierung sehr leicht, praktisch jede Person für praktisch jede Tat zu belasten. Und es ist vage. Da steht etwas von Sicherheit des Staates oder Zusammenhalt des Volkes. Wenn man irgendetwas schreibt, das diese allgemeinen Dinge berührt, kann man schon angeklagt werden. Der Menschenrechtler Ahmad Wake fordert, dass die palästinensische Autonomiebehörde die umstrittenen Passagen des Gesetzes zurücknimmt. Der Druck auf Präsident Abbas steigt auch auf internationaler Bühne. Am Sonntag wurde der Aktivist Issa Amro auf Kaution freigelassen. Das Verfahren gegen ihn läuft weiter. Doch Amro ist kein Einzelfall. Auch gegen andere Journalisten und Aktivisten wird ermittelt. Ahmad Wake von der palästinensischen Menschenrechtskommission sieht das so. Das Gesetz hat bereits jetzt bei Journalisten und Bloggern zur Selbstzensur geführt. Dabei seien die Palästinenser eigentlich enorm politische Menschen. Sie sagen gerne ihre Meinung. Aber wir haben hier gerade kein Parlament, keine intakte Parteienlandschaft und keine Wahlen. In dieser Situation flüchten sich die Menschen in die sozialen Netzwerke, um sich auszudrücken. Dieser Raum ist der vielleicht letzte Ort, wo Palästinenser öffentlich ihre Meinung sagen können. Und daher werden sie diesen Raum auch verteidigen.